Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Rising Sun ist ein Buch von dem nicht ganz unbekannten Autoren Michael Crichton, was damals in Deutschland unter dem Titel Nippon Connection veröffentlicht wurde. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, wann es war, aber 92, also kam sehr kurze Zeit später, also wirklich sehr kurze Zeit später, die Verfilmung Die Wiege der Sonne, der deutsche Titel, mit Sean Connery und Wesley Snipes in den beiden Hauptrollen, aber noch eine Menge anderer bekannter Gesichter im Cast. Der Benedikt und ich haben den jetzt gerade mal geschaut, weil wir einfach drauf Lust hatten, der mittlerweile auf Blu-ray recht günstig zu erstehen ist und ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe den in meiner, in Anführungszeichen, damals gesammelten Wesley Snipes Collection auf Video, weil das war tatsächlich der erste Schauspieler, habt ihr vielleicht schon mal rausgehört bei dem einen oder anderen Pod, für den ich mich tatsächlich so anfing zu interessieren. Ging so los mit Passagier 57 und Demolition Man und alles, was er so in den 90er Jahren gemacht hat. Und da war dann auch dieser hier dabei, der, tja, so die, ich weiß gar nicht, wie man es sagen kann, so die zweite schauspielerische Phase einleitete, die dann so zum Höhepunkt hin steuern sollte mit Blade, alles ein bisschen noch ein paar Jahre später, nachdem er ja so seine Auferstehung wirklich im positiven Sinne mit so einigen Rollen in den 80er Jahren aller New Jack City gefeiert hatte. Über John Connery brauchen wir jetzt nicht so viel sagen, der war ja da schon in einem Alter, wo er die ganz großen Sachen hinter sich hatte mit James Bond. Wobei ich jetzt auch gerade sagen will, dass gerade auch hier in den 90ern damit auch diese die Weißbart-Phase einsetzte, also mit also diesen Sachen, die noch auch dieses Thriller, die er dann noch nebenbei gemacht hat, wo er auch dazu stand. Also er hat im Sumpf des Verbrechens oder dann auch mal Drama und dann ja und dann auch mal The Rock überall mal ausprobieren, der erste Ritter, ganz grausam. Er trägt zwar immer sein Toupet, aber er hat nicht mehr gefärbt zu der Zeit. Ich glaube, die weißen Haare kamen schon eher. Ich weiß es nicht, bei welchem Bond man dann schon schwarz nachgemalt hat bei ihm. Aber ja, es war auf einmal dann dieser Bruch da, ne, bei Connery. Aber erstmal zum Film. Die Story ist vielleicht den meisten gar nicht mehr so bekannt. Es geht darum, dass ein, ja, amerikanischer Konzern verkauft werden sollen. Microcon, geht um Microchips und an eine möglicherweise japanische Firma. Und das für und wieder wird dort politisch diskutiert, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Und während dieser Verhandlungen passiert dort auf, naja, es ist jetzt keine Botschaft, aber auf dem Gelände dieser japanischen Firma in L.A. ein Mord. Und es ist nur daran, an den beiden genannten diesen aufzuklären, was in diesem Umfeld nicht so ganz einfach ist, weil das ja auch die Verhandlungen stören könnte. Und es erstrickt sich daraus eine Thematik, die ja Michael Crichton gerne umgesetzt hat in seinen Büchern. Einerseits geht es so ein bisschen um Zukunft, um Hightech, was hier aber hier so am Rande ist. Und dann natürlich das Verbrechen, der Thriller, der Krimi, was aufgeklärt werden muss. Du hast den Film auch lange nicht mehr gesehen gehabt. Wie sind so deine neuesten, ersten Wiedereindrücke? Ich muss dazu natürlich sagen, sage ich immer gerne, aber ich habe den Roman nicht gelesen. Ich übrigens auch nicht. Ja, können wir also da schon mal nichts dazu beitragen. Was für mich jetzt interessant war, weil das war einer von den Filmen, wo ich wusste, ja, die sind nicht ganz so schlecht, aber ich wusste wirklich überhaupt nicht mehr, worum es eigentlich ging. Das kommt natürlich alles wieder. Was ich jetzt hier interessant finde, das ist dieser Ausverkauf Amerikas, wie es jetzt hier auch immer wieder von Harvey Keitels Charakter, der immer so ein bisschen die rassistische Keule rausholt, so ein bisschen ein paar Phrasen drischt und sagt, ja, jetzt kommt der Japse und kauft uns ja alles weg und irgendwann gehört uns hier gar nichts mehr. Soll ich ein bisschen zitieren? Ich habe nämlich ein bisschen was aufgeschrieben, perverse auf Weltklasseniveau. Das hängt auch damit zusammen, was da passiert, gehen wir gleich auch noch mit ein. Da läuft ein Wettbewerb, wer in die meisten Ärsche kriecht, kann den Toyota gewinnen. Und nein, also er wird gefragt, ob er Sushi mitessen gehen will und sagt, nein, wenn ich Lust habe auf eine Quecksilbervergiftung, fresse ich ein Thermometer. Also das sind so die Gassenhauer, wo ich gar nicht so weiß, ob die in der Originalfassung auch so schmissig sind oder ob da die deutsche Synchro sich besonders ins Zeug gelegt hat. Aber weiter zu den rassistischen Polizisten. Es geht mir darum, dass gerade zu der Zeit, wo der Roman entstanden ist und eben auch fast zeitgleich ja der Film, das ja auch sehr aktuell war. Jetzt kann man ja sagen, ist es ja nicht mehr der Japaner, sondern der Chinese, der nicht nur in USA, sondern auch anderweitig sich überall mit reinbringt. Und vielleicht ist es jetzt nur Interpretation von mir, aber wenn man jetzt zurückschaut, Ende der 80er Jahre, ging das ja schon los, dass zum Beispiel Sony als japanisches Unternehmen Columbia Pictures gekauft hat. Das war eine Riesennummer damals. Da gab es dann auch viele Einschnitte. Vorher hat Columbia übrigens Coca-Cola gehört, 7 Jahre lang. Und es gab viele Veränderungen. Auch wahrnehmbar, dass das technische Geräte in Filmen immer mehr japanische Marken waren. Es ging darum, dass zum Beispiel, das mag jetzt belanglos sein, aber zum Beispiel in der zweiten Staffel von Baywatch, ab der zweiten Staffel auf einmal alle Nissan-Trucks fuhren und eben nicht mehr amerikanische Modelle. Und auch vielen Filmen eben Mitsubishi und auch Toyota-Trucks, also der Truck, also diese Pickups, das uramerikanische Fahrzeug vom japanischen Markt dermaßen einbezogen wurde und dann eben auch in den USA viele Leute auf diese japanischen Autos zurückgegriffen haben, weil es natürlich keine schlechten Fahrzeuge sind, aber das ist immer, was dann eben Leute wie eben jener Kommissar da, als der den Harvey Keitel spielt, als Ausverkauf ihres Landes sehen. Und das wird hier eben, denke ich, in der Zeit war das bestimmt auch ein großes Thema, auch in der Filmindustrie selber. Und das ist jetzt auch, denn ich sage zum Beispiel, der chinesische Großkonzert, die Wanda Group, zum Beispiel eben Legendary Pictures gekauft hatte. Und das ist ein Riesending, das ist eine Riesennummer für Warner. Und dass das genau auf der Ebene jetzt weiter funktioniert. Und dass das hier möglicherweise auch in diesem Buch oder eben eher vielleicht in der filmischen Umsetzung, von der wir ja, die wir jetzt kennen, hier thematisiert wird. Das ist mir so aufgefallen und das finde ich in dem Kontext ziemlich interessant. Es ist ja auch, denke ich, damals wie heute, egal welche Konstellationen sind, dieses klassische Thema mit der Angst vor dem Fremden, vor der Übernahme, vor der Überfremdung. Also ich meine, jetzt ist gerade Wahlkampf in Deutschland und es gibt Parteien, die also genau mit diesen Parolen werben, diese Harvey Keitel im Prinzip in dem Film die ganze Zeit über übertrischt. Ein letztes Zitat war noch, wo sie gerade das Video gucken, wo eine Frau, das geht um den Mord, dort sich vergnügt mit jemand, dann aber stranguliert wird und dann dadurch auch irgendwie zu Tode kommt. Und er dann auch, jetzt plündert er tatsächlich schon unsere Rohstoffe. Diese Scheißkerle stecken wirklich überall drin, also in dem Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes, was die Szene betrifft. Und ja, also es geht um das einfache Thema in dem Film auch, genauso wie im Buch des Rassismus, obwohl, wenn man so liest im Internet, hat der Film wohl vieles versucht auch zu glätten. Also ich glaube, Crichton ist da gar nicht so, geht da gar nicht so subtil vor. Und der Film, der Regisseur Philipp Kaufmann, hat da wohl einiges versucht, worüber man sich dann wohl auch entzweit hat, weil der Crichton war ja auch an der Drehbuchentwerfung mitbeteiligt, bis er dann irgendwie ausgestiegen ist aus dem Projekt, was wohl offiziell damit zusammenhängt, dass sie die Rollen ein bisschen umgeschrieben wurden, die Charaktere. Wesley Snipes Charakter war im Buch kein Schwarzer. Ich weiß nicht, warum Michael Crichton sich genau daran, aber so steht es geschrieben, so erzürnt hat, dass er aus dem Projekt ausgetreten ist. Das fand er wohl zu weit weg von seiner Vorlage. Aber der Film zeigt immer ganz gut, dass eigentlich keiner sich hier ausnehmen kann. Ne? Also Sean Connery sagt irgendwann mal zu Wesley Snipes, was passiert als nächstes? Ja, als nächstes hält man sie wahrscheinlich für einen Rassisten. Ne? Und aber das ist ja auch wieder interessant, warum soll ein Schwarzer kein Rassist sein? Weil genau, Rassismus funktioniert ja. Das ist ja Blödsinn. Es gibt auch jüdische Rassisten oder genau, was auch immer. Das kann ja alles sein. Und das zeigt der Film ja auch, weil wenn... Genau. Also Harvey Keitel ist es exemplarisch wahrscheinlich in alle Richtungen, aber selbst, es wird ja auch gesagt, auch die Japaner sind in dem Sinne rassistisch, dass sie die Amerikaner unterschätzen. Also wenn da wird was gefälscht in dem Film und da wird halt gesagt, ja, es ist eine ganz schlechte Fälschung. Aber wir können das jetzt vielleicht mal konkretisieren, ja, dass es hier halt wirklich um den technischen Aspekt, um eine Videoaufzeichnung geht, genau, die der Mord wird per Video aufgezeichnet und dient eben als Beweismittel, aber natürlich, das ist jetzt auch kein Spoiler, ist auch Wurst, das Video, das der Polizei oder den beiden Kommissaren, das sind ja eigentlich auch, was auch immer die für Bezeichnungen haben, die sind da, müssen ermitteln, wird ihnen zugespielt, ist aber gefälscht worden. Ja, oder manipuliert. Manipuliert worden, ja. Genau. Da wurden Menschen hineingefügt oder ausgefügt und so weiter. Und nun ist die Frage, ja, was ist da eigentlich passiert und wer war das überhaupt? Und wer konnte das so schnell bewerkstelligen? Und das ist für die Zeit halt auch ganz neue Technik, die da benutzt wird. Das ist, war auch hochmodern, der Film damals. Auf Laserdisc gespeichert. Im ja, Buch? Wobei, das ist ja wieder mit der Laserdisc, das ist interessant, weil ich glaube, das ist hier noch eigentlich Minidisc, oder? Ja, so. Ein Übertragungsfehler irgendwie, weil die Laserdisc ist ja das Großformatige, das war ja schon eine CD-ROM eher als oder eine Minidisc. Ja. Aber das jetzt mal ganz am Rande. Und daher ist natürlich der Japaner ist dafür bekannt, dass er technisch affin ist, dass er Kleinstelektronik herstellt, die weltweit Anwendung findet. Und der Amerikaner wird immer nur als Konsument dargestellt. Und genau das passiert eben hier, dass man eben, wo du sagst, die Art von Rassismus oder auch dieses Belächeln, dass der Japaner sagt, naja, dieser Gaijin, der hat ja keine Ahnung, die kriegen das eh nicht raus. Wir geben uns mal ein bisschen Mühe, nicht ganz so viel, und das wird aber schon reichen, der kriegt das nicht mit. Aber natürlich kommen sie der Fälschung auf die Schliche. Und so schreitet dann eben die Ermittlung voran, und das eigentlich in dem Film in einem sehr seichten Tempo. Also der Film ist jetzt nicht reißerisch oder irgendwas. Das ist kein Actionfilm, sollte man nicht erwarten. Ne? Auch wenn man jetzt Wesley Snipes liest und am Ende gibt's mal so ein bisschen minimal Martial Arts, aber das ist nicht das entscheidende Thema. Es ist schon ein Thriller, ich würde es fast, naja, Thriller. Ist eher ein Krimi. Krimi, ne? Also ein Krimi auf hohem Niveau. Was wollte ich noch sagen? Wir haben neben den Hauptdarstellern, den beiden genannten, da brauchen wir jetzt auch nicht auf irgendwie Filme eingehen oder so, das hat man eigentlich relativ parat, noch ein paar interessante Nebencharaktere. Also eigentlich muss man ja sagen, es ist auch ein bisschen, ihr hattet das damals nicht in eurem Vortrag, weil es jetzt nicht das klassische Buddy-Movie ist, ja. Weil es keine, nicht so wirklich, also außer so ein paar Sprüche, komödiantischen Verweise hat, ist es schon irgendwie, dass die Blaupause auch oder abgepaust von verschiedenen anderen, der Alte, der Junge, der eine, der ein bisschen draufgängerischer ist, der Zweite ist ein bisschen überlegter, und am Anfang können sie nicht so richtig miteinander. Zwei Ethnien wieder, unterschiedliche, Ethnien, also das schwebte mir auch zuerst im Sinne, aber ich würde ihn niemals als Buddy-Movie bezeichnen, weil das von der Grundbasis fehlt. Eigentlich ist es ja schon richtig, es fehlt aber diese eine Zutat, die dann wieder, das Ganze ist ja jetzt kein purer Unterhaltungsfilm, es ist einer, aber jetzt keiner, der lustig wäre. Genau, Tia Career spielt eine Nebenrolle mit, die ja vor allen Dingen dann Wayne's World zur ähnlichen Zeit so ein bisschen ihr Stern stieg. Wie war Winnie the Weasel? Von Steve Buscemi gespielt. Also du hast vorhin so gesagt, er wirkt ja schon immer so ein bisschen wie ein Frettchen, und zack hat er hier noch diesen, naja, ähnlich gearteten Spitznamen. Also sehr viele Gesichter. Stan Shaw ist auch jetzt nicht der Riesendarsteller, aber er taucht immer wieder in Filmen auf. Ray Wise spielt mal wieder, wie so unselten, eine Person im höheren Stande, Politiker. Das ist auch so sein schmieriges Gesicht und dieses Lächeln, das passt auch ganz gut dazu. Dann der Name für mich schwer auszusprechen, aber das ist so der Patent japanische Bösewicht. Karehiko Hiroyuki Tagawa. Den man brauchte, also das war so, der hat wahrscheinlich auch einmal in die Schublade rein und nie wieder rausgekommen, auch wenn man hier in dem Film durchaus schon mit den Erwartungen an sein Gesicht spielt, was ja ganz gut ist. Und Marco ist natürlich auch noch mit dabei, also als wirklich sehr prominente asiatische / japanische Standardbesetzungsdarsteller. Hast du den deutschen Part im Film erspäht? Jetzt muss ich tatsächlich passen. Ich habe gelesen, die Dame, die da hinscheidet am Anfang, ist das deutsche Model Tatjana Patitz. Mittlerweile auch, wenn man hochrechnet, an die 50, damals aber startend im Business, was ja nicht allzu lange währt für die Damen, die dort sich bewegen, weil es ja auch ein sehr hartes ist. So eine richtige Schauspielerkarriere ist dabei nicht rausgekommen. Da sind ein paar Credits entstanden, die Hälfte aber auch irgendwie so Musikvideos. Hat auch nicht so viel zu sagen, außer schön auszusehen und dann zu sterben. Interessanter, da ist ja vielleicht auch noch der Regisseur, Philipp Kaufmann. Ich möchte, bevor wir zum Regisseur gehen, noch sagen, dass auch immer, ach, der nicht zu vergessen, weil der hier wirklich immer wieder, den erkennt man aber einfach, aber der hier überhaupt gar nichts zu melden hat. Das ist der Neffe von Christopher Lloyd, den ja die meisten, denke ich, sehr krass aus Scrubs kennen, also Sam Lloyd. Ach so, dass er der Neffe ist, wusste ich nicht. Ich dachte, das ist jetzt zu abgefahren, wenn man das anspricht. Aber nee, die, ja, aber die coole Connection da ist. Also mit den Haaren hat es die ganze Familie nicht so richtig. Ne? Was den Wuchs oder besser gesagt den Ausfall angeht. Also da war das die Gene sehr, sehr prägend. Ach so. Also nochmal dazu, sehr, sehr vielfältig, bekannt, prominent besetzt, optisch und auch generell spielerisch. Und jetzt ja, auf jeden Fall Philip Kaufman. Ein Mann, der viel zu tun hat. Eigentlich aber gar nicht so viel. Also ich meine, er hat ja 13 Filme nur inszeniert, hat aber bei vielen anderen Sachen, die sehr prominent sind, seine Finger mit drin gehabt. Genau, er ist mittlerweile auch schon 82 und als bekannt, was würden wir denn aus seinem filmischen Schaffen? Sein bekanntestes hat er wahrscheinlich nicht Regie geführt, ne? Wenn man jetzt auf Indiana Jones. Indiana Jones hatte die Story mitentwickelt, zusammen mit George Lucas und den Charakter, und taucht da ja auch immer wieder bei allen möglichen Indiana Jones Projekten, ob das nun Filme sind oder Videospiele oder sonst was, als Character Creator mit auf. Sein bekanntester Film wahrscheinlich den wir noch vor sehr kurzer Zeit als Hausaufgabe besprochen haben. Die Körperfresser kommen, würde ich jetzt mal vermuten. Von 78, ja. Und dann hat er noch durchaus ja auch filmhistorisch relevante Filme wie The Wanderers, Terror in der Bronx gemacht oder auch Der Stoff, aus dem die Helden. Das ist für mich sein bester Film, weil ich ja mag die The Right Stuff, ist für mich auch einer, den ich immer wieder mal schauen kann. Der hat eine tolle Stimmung, auch wenn er eigentlich wie so ein typischer Historienfilm einfach Station abhakt, so macht er das hier einfach wesentlich besser als viele andere. Und der Mann hat ja schon ein paar ganz große Sachen gemacht, aber letztlich eigentlich doch überschaubar, sein Oeuvre. Ja, ist ja danach relativ lange Zeit nix. Dann kamen noch drei Filme, die du schon vorhin sehr grob als etwas seichter abgestempelt hattest. Quills, ja. Macht der Besessenheit. Da erinnere ich mich noch, als der rauskam, mit Geoffrey Rush da, so ein Historiendrama, so ein schlüpfriges. Twisted, der erste Verdacht, und Hemingway und Gellhorn. 2012, den habe ich gesehen und sofort wieder vergessen, den Twisted. Also ja. Ich kann mich nur noch ans Cover erinnern. Ja, irgendwie kam dann später nicht mehr so viel. Aber ich denke, mit den Tantiemen, allein schon bei Indiana Jones, kann man vermutlich, wenn man jetzt kein großer Prahler ist und kein wie ein Pharisäer prassen in der Straße steht, vermutlich einen guten Lebensabend verbringen. Kommt drauf an, wie die Verträge ausgesehen haben damals. Da kann man immer noch hoffen, dass die ordentlich abgeschlossen haben. Wenn wir gerade bei den Zahlen sind, du hattest vorhin geguckt, war gar nicht so unerfolgreich der Film. Ja, sind USA eher nicht so, also gemessen am Budget, muss man ja sagen. Der war nämlich mit $35 Millionen gar nicht so billig für die Zeit, also schon natürlich amerikanische Originalschauplätze kosten immer ein bisschen mehr Geld, statt wie L.A. Der Film hat dann in der Tat fast das Doppelte seiner Kosten in den USA eingespielt, was zu dem Zeitpunkt noch wesentlich besser war als heute. Heute wäre das ein Totalflop, da ist es noch einigermaßen okay gewesen. Aber weltweit kam er immerhin hat er die 100 geknackt. Ist für so einen Film durchaus ein großer Erfolg. $107 Millionen hat er weltweit dann eingespielt. Ja, also insofern kommerziell auf jeden Fall erfolgreich für das produzierende oder verleihende Studio 20th Century Fox. Ja, also von daher eine wie gute ordentlich. Nummer. Und Sean Connery auch hier auftretend als Executive Producer, ich denke. Stimmt. Entweder war er ein Riesenfan von dem Projekt oder aber tatsächlich hat man ihn da ein bisschen gekauft, weil es ging dann los mit den Gagen irgendwie, wenn die Gagenwünsche nicht erfüllt werden konnten. Ich kann mir vorstellen, dass Sean Connery durchaus jemand war zu dem Zeitpunkt, der schon sehr hohe Gagen gefordert hat und bestimmt auch bekommen hat. Und dann ist man ja gerne mal auch den Weg gegangen, des Produzenten mit einer anderen Gewinnbeteiligung noch in das Projekt hineinzugehen. Ja. Wie ordnest du denn jetzt ein mit so ähnlich gearteten Filmen der Zeit der 80er oder frühen 90er Jahre, wo es jetzt nicht immer zwingend um Japan geht, aber so Einflussnahme aus dem asiatischen Markt? Da gibt's ja von Chimino im Jahr des Drachen und Black Rain von Ridley Scott. Es geht alles so ein bisschen in die Richtung mit aus heutiger Sicht, wo alles zu Recht viel politisch korrekter auch geworden ist, zu Recht, zu Unrecht, die ja auch zum Teil sehr den Rassismusstempel haben in der Charakterisierung, in der eindimensionalen Charakterzeichnung der asiatischen Darsteller. Wo würdest du den da hier verorten, auch jetzt aus filmischer Sicht, vom Ranking, Unterhaltung etc.? Also im Jahr des Drachen den vor auch noch nicht allzu langer Zeit Stefan bei uns besprochen hatte. Ja. Den mag ich sehr gern, den Film. Hauptsächlich aber eher, weil er ein guter Kopffilm ist, würde ich ihn eher dahin setzen. Und vor allen Dingen, weil er tolle Settings hat und auch sehr, sehr schöne Action-Szenen. Aber jetzt rein vom Inhaltlichen und vom Atmosphärischen her ist für mich immer noch Black Rain dort in dem Bereich der bessere Film, weil er wirklich von vorne bis hinten stimmt und auch in der Charakterzeichnung. Es ist auch einer der wenigen Filme, wo es geschafft wurde, dass mir ein Charakter so ans Herz gelegt wird, dass man dann wirklich enttäuscht ist und beinahe, ich sag jetzt mal, traurig, wenn er in dem Film ausscheidet, irgendwann in der Mitte. Und das ist eben die Rolle von Andy Garcia in Black Rain. So ein fröhlicher Mensch, und das ist so gut gespielt und so gut inszeniert, dass man wirklich sauer ist, als der dann der Gewalt zum Opfer fällt. Und natürlich auch nicht zu verwechseln, es gab ja zwei Black Rains, 89. Das eine ist tatsächlich eben der Ridley Scott und der andere ist ein japanischer Film, der aber die beiden Titel haben den gleichen Grund, weil dieser schwarze Regen, das hat ja was mit dem atomaren Niederschlag zu tun, zurückzuführen auf die Bombenangriffe der Amerikaner auf Japan, die Atombombenangriffe. Der Film hat vielleicht zum Abschluss noch ein paar nette visuelle Spielereien, auch so am Anfang der Schnitt, Übergänge, und ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, das wäre fatal gewesen, wenn wir ihn nicht erwähnt hätten. Michael Chapman ist der Kameramann. Bei Kameramann geht mein Wissen jetzt auch nie so, macht's auch bei den wenigsten jetzt sofort Klick, aber wenn man guckt, was der, es ist ungefähr der gleiche Jahrgang, der Taxi Driver inszeniert, der hat gefilmt. Gefilmt, ja. Die Körperfresser kommen zusammen mit Kaufmann gemacht. Er hat auch The Wanderers zusammen gemacht, also das ist auch eine enge Zusammenarbeit über die Karrieren hinweg gewesen. Dann hat er Wie ein wilder Stier, also man hört, dass auch Scorsese sehr oft auf ihn zurückgegriffen hat. Dann hat er aber auch eher, naja, so populäres, klassisches 80er-Jahre-Kino gefilmt, Lost Boys. Er hat von Michael Jackson das Bad-Video gemacht, Die Geister, die ich rief, Ghostbusters 2, Kindergarten Cop. Also er hat ja eine enorme Vita, die er aufführt. Es geht dann auch mit Auf der Flucht. Also er hat in einem Jahr Die Wiege der Sonne gefilmt und dann Auf der Flucht. Also das andere Jahr doch ziemlich großer Hit. Den von uns besprochenen Zwielicht hier auch gemacht. Und Space Jam. Das ist ja lustig. Und ich höre jetzt auf, weil danach wird es auch ein bisschen weniger sicher altersbedingt. Also ganz wichtiger. Und wenn wir da gerade sind, möchte ich noch auf einen weiteren Beteiligten dieses Films ansprechen, der meiner Meinung nach hier vielleicht, naja, nicht so viel zu tun hatte. Ich finde, der Film ist von den Kulissen her sehr, sehr, ja, abgespeckt. Also es ist relativ unspektakulär, die Räumlichkeiten, auch die Drehorte an sich, wo man gedreht hat. Es ist jetzt nicht wirklich, es wird auch nie darauf wirklich diese LA, es wird eigentlich nichts gezeigt, was sehr, sehr verordnet ist, was auch in Ordnung ist. Ja. Aber ich meine jetzt die Büroräume und überhaupt die dieser Ermittlungsraum, wo Wesley Snipes sich ja mal einen Verhör stellen muss, das ist so unspektakulär. Da ist nichts los. Und wenn man überlegt, dass dann eben als Production Designer Dean Tavularis tätig war, der wirklich hier der Pate, die Pate-Trilogie betreut hat und Apocalypse Now, wo ich mir sage, wo das ja, das sind ja vor allen Dingen gerade beim Paten, das sind ja so detaillierte und über, mit viel Nepp und Tinnef, also gerade diese Räumlichkeiten und Büros und Restaurants, sehr, sehr ausgeschmückt und eben hier völlig daneben ist. Also Rumblefish hat er zum Beispiel auch gemacht und The Outsider, also da fand ich das jetzt schon ganz schön, so das ist ein krasser Bruch, finde ich. Das ist vielleicht wie das ist, dieses kein Make-up, was zwei genau. Stunden dauert aufzutragen, damit es aber trotzdem total natürlich aussieht, wo man sich dann auch fragen könnte, na, warum habe ich mir da jetzt gerade eigentlich die Mühe gemacht? Also wir finden, das ist durchaus eine Empfehlung, vor allen Dingen, wenn der jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe 5 € bezahlt, Blu-ray-mäßig verramscht wird. Also das macht man nichts falsch, diesen Film zu schauen. Es ist Anfang der 90er, es ist ein handwerklich anstandsfrei gemachter Film, der vielleicht auch manchmal ein bisschen, wenn man jetzt darauf achtet, ein bisschen unterkühlt wirkt, aber das ist ja auch wahrscheinlich dann gewollt in dem Film, bei der Thematik. Und ja, er ist guckbar, er ist spannend, gar keine Frage. Und gerade eben, wie ich am Anfang sagte, gerade wenn man sich so den Kontext der Zeit auch im amerikanischen Mediensystem anschaut, sehr verständlich der Film eigentlich, also für uns Außenstehende vielleicht weniger, aber eine Idee, eine Verständlichkeit davon haben, wie so ein Film oder wie ein Publikum so einen Film aufgenommen hat damals. Ich denke, da waren auch die Gazetten voll mit ähnlichen Artikeln und so weiter. Ich denke, der hat damals sehr wohl den Zahn der Zeit getroffen und tut es ja heute auch wieder. Wir hatten China gesagt, die eben jetzt hier eigentlich die Rolle übernehmen könnten von den Japanern. Oder schon übernommen haben. Es ist ja wahrscheinlich vielleicht schon zu spät, wie einige sagen würden. Aber wir hoffen immer nur das Beste. Wir sind für einen guten Globalismus und hoffen immer nur das Beste. Und bieten auch an, noch einmal sich den Film Rising Sun, die Wiege der Sonne, anzuschauen von 1993. Hallo, hier ist der Benedikt von Deep Red Radio, unseren Filmpodcast für die Liebhaber und Liebhaberinnen des Genre und Independent-Kinos. Ja, uns gibt es seit nunmehr 2012 in verschiedener Besetzung, aber immer beständig und bieten euch ein umfangreiches Audioprogramm zu Spielfilmen, zu Serien. Wir haben auch Interviews für euch im Angebot, Specials, mal länger, mal kürzer. Ein buntes Programm. Was kommt aktuell auf Blu-ray und DVD raus? Nicht alles kommt in unser Portfolio, aber das für uns Wichtigste und Interessanteste. Schlechte Sachen, gute Sachen. Was lohnt sich, was nicht? Und was kommt im Kino? Auch das haben wir im Auge, auch wenn wir nicht immer ganz aktuell sind und alles abgrasen. Wir kommen zu Wort zu den Sachen, die uns interessieren und hoffentlich auch euch. Besonders auch Randerscheinungen sind uns wichtig, Low-Budget-Filme und darunter. Filmkritik und Analyse sollen nicht Langeweile bedeuten, sondern auch ein bisschen Spaß machen. Und wir bemühen uns, stetig Information und Unterhaltung zusammenzubringen. Ob wir es nun alleine tun, in Einzelbesprechungen oder aber gemeinsam in unseren Shows. Wir berichten auch gerne vom großen Rummel auf den Filmfestivals. Sehen konnte man und wird man uns auf dem Cinestrange Cineways Filmfestivals, auf dem Fantasy Filmfest der Journale oder dem Hardline Kino Extrem. Vor unseren Mikrofonen unterhielten wir uns mit John Landis, John Glenn, Sam Furstenberg oder auch John Huff. Des Weiteren auch Darstellern wie Charles Rettinghaus, Toby Jones, Dieter Laser oder Klaus-Theo Gärtner. Beziehungsweise auch Menschen, die hinter dem Ganzen stehen, Label- und Programmchefs. Wir möchten auch in der Zukunft mehr mit Gastautoren kooperieren oder mit kollegialen Blogs gemeinsame Sache machen. Dazu könnt ihr euch gerne bei uns melden, wenn ihr mitmachen wollt oder selber einen Podcast habt oder einen Blog und Interesse an einer Interaktion habt. Es geht uns allen um die Liebe zum Kino und zum Film und nicht um die Konkurrenz. Unser Team besteht aus Benedikt Wilken, Stefan Jung, Tobias Kloppisch und Maximilian Scholz. Wir sind kostenlos, aber nicht umsonst. Aber gerne freuen wir uns auch jederzeit um Unterstützung, sei es im Internet durch Klicks und Likes, durch das Weiterverbreiten, durch Teilen, durch die Mundpropaganda und wen das Ganze auch noch vielleicht den ein oder anderen kleinen Euro wert sein sollte, darf das gerne per PayPal bei uns auf der Seite spenden. Denn wir sind nicht werbefinanziert, sondern wir finanzieren uns selbst. Das heißt, alles kommt aus unseren eigenen Taschen, aus unseren Erwerbstätigkeiten. Und das tun wir auch gerne. Nur jede Unterstützung wird begrüßt. Über 140 Stunden bekommt ihr mittlerweile bei uns. Und das sind knapp 1000 Filmbesprechungen, Serienbesprechungen oder Interviews, Features und Berichte. Das ist eine ganze Menge und das wird auch noch mehr. Also kommt auf unsere Seite, kommt zu iTunes und wo ihr uns auch immer findet, unterstützt uns, hört uns, liebt uns.